Aha. Ehre und Stolz sind die Worte ihres Bruders, als er sie ermahnt, dass sie wieder weinend rebelliert gegen diesen Mann, wie man sie versprochen hat, und so stoppt ihr Heulen, denn sie sagt sich, sie will ihre Familie nicht enttäuschen. Der Vater starb vor Jahren, seitdem sieht es anders aus. Ihr älterer Bruder wurde plötzlich zum Mann im Haus, hält nun die Zügel, ständige Prügel. Er sei überfordert, pflegt sie sich zu belügen. Und ihr Verlobter, weder hübsch noch intelligent, doch kann für sie sorgen, ein Häuschen und auch ein Benz. Er lächelt, sie reden, sie versteckt ihre Nägel, denn gelb sind die Zähne, lauter Dreck. Dreckiger Nägel, sein Lachen wie jene. Kommt er nah, fängt sie an zu zittern. Er sagt der Mutter, dass er ihrem Sohn einen Job vermittelt. Denn die Armut in ihrem Haus macht die Mutter blind. Fragt hinterher hoffnungsvoll, wie sie ihn denn findet. Ein großes Herz, wie die Tochter hat, sagt sie zu, aus finanzieller Not. Und ihr Bruder hat ihn ausgesucht. Die beiden jubeln, sagen ihr Herz wäre aus Gold. Der Bruder sagt, Schwester, du hast Ehre und Stolz. Nicht so wie die Huren, die sich vorher mit Männern treffen. Manche dieser Schlampen sogar mehrmals die Männer wechseln. Aber hinter ihrem gespielten Lächeln steht, wer von uns dreien muss, bis er ans Ende mit dem Leben, mit dem alt werden. Und durch so jemand zur Frau zu werden, den man verachtet, ist schlimmer als grausam sterben. Nach der Hochzeit wurde wahr, was sie prophezeite. Die Hochzeitsnacht voll Gewalt, Tränen, Blut und Schreie. Er brach das Mädchen, das sie war, zu einer blassen Leiche. Und das Kind in ihrem Bauch trägt den Hass nun weiter. Und so liegt sie voller Schmerzen, gerollt auf dem Bett und flüstert unter Tränen. Ehre und Stolz, Stolz und die Ehre. Zu viel und auch falsch, er führt oft in die Leere. Du musst selbst erkennen, ob es Stolz oder Ehre ist. Oder nur sterben, also folgt deinem Herzen. Ehre und Stolz, Stolz und die Ehre. Zu viel und auch falscher führt oft in die Leere. Du musst selbst erkennen, ob es Stolz oder Ehre ist. Oder nur sterben, also folgt deinem Herzen. Ehre und Stolz sind die Worte, die er seiner Schwester sagt, bis sie endlich aufhört zu weinen, sonst wird er sie schlagen. Doch sie gibt Ruhe und so holt er den Zettel, wählt die Nummer des Bekannten und regelt ein Treffen. Der Vater starb vor Jahren, seitdem sieht es anders aus. Der Junge wurde plötzlich schon viel zu früh der Mann im Haus. Der Bekannte war älter und hielt zu dem Jungen, kannte dessen Vater hatte auch Beziehungen, damit er endlich Arbeit fand, denn die Mom, sie war krank und schwach und sie wurde närmer von Tag zu Tag, Nacht zu Nacht. Damit er sich um die Schwester keine Gedanken machen muss und sie ihn heiraten, all das schien ihm gut durchdacht. Und nach der Hochzeit sah er sie nur wenig, ignorierte, dass sie blass war und abnahm stetig. Er hatte selbst genug Sorgen, damals einen Teufel klopft, seitdem auf Bewährung, doch zu stolz für ein Euro-Job. Seine Ehre lässt nicht zu, dass er Gemüse schält. Doch anscheinend lässt er Drogendeal schwache Schnee. Redet sich ein, diese Arbeiter sind Hunde. Blamieren sich täglich, machen sich runter. Hält sich für unverwundbar und hatte Stress mit Sohn. Im Rivalen ernannte ihn bei einem Streit Hurensohn. So nahm er den Teleskop-Schlagstock und legte los. Er brach ihm den Schädel, so fand man ihn leblos vor. So ging er heim, voll Blut und auch aufgewühlt. Seine Mutter schlief schon, als sie das Haus dann stürmte. Viel Geschrei und am Ende wurde abgeführt. 15 Jahre irgendwann kam ein Brief von mir. Seine Schwester schrieb, alles sie zerbricht in Sorgen. Für die Ehre unserer Mutter hast du ihn ermordet. Ließ uns allein und so musste sie dann sterben. Sag mir bitte, was nützt uns all dein Stolz und die Ehre, yes. Ehre und Stolz, Stolz und die Ehre. Zu viel und auch falscher führt oft in die Leere. Du musst selbst erkennen, ob es Stolz oder Ehre ist. Oder nur sterben, also folgt deinem Herzen. Ehre und Stolz, Stolz und die Ehre. Zu viel und auch falscher führt oft in die Leere. Du musst selbst erkennen, ob es Stolz oder Ehre ist. Oder nur sterben, also folgt deinem Herzen.